Eine neue Lieferung wird zum Abtransport fachgerecht von mir verpackt. Der Kabelbinder um die Hände, ein Tuch in ihrem Mund, kein Ton, der nach außen dringt. Der schwarze Handschuh, der dir deine Freiheit nimmt. Gestopft im Kofferraum geht es dann mit voller Fahrt über die deutsche Grenze. Ich liefer nach Auftrag jede Art von Menschen. Du kannst bei mir bestellen, überweist zuerst das Geld. Und um das Fahrzeug kümmern wir uns dann schon selbst. Ich beobachte genau, wie sich die Beute verhält. Heute ist es eine Frau, sie arbeitet im Laden von ihrem wohlhabenden Familienzweig. Doch die Familie wird entzweit, ich entführe. Während ich sie würge, verliert sie jede Würde aus ihrem dreckigen Leib. Dieses Weib, sie weiß doch nicht Bescheid, doch ihr verdammtes Leid tritt mit großen Schritten für sie ein. Kofferraum wechseln, wir wechseln das Fahrzeug exakt über deinen Kopf. Ein dreckiges Tuch nur zur Sicherheit, gedrängte Chloroform. Solltest du Fakten machen, schicke ich dich in kurzer Hand in deine Träume. Kofferraum wechseln, wir brachen dich, du fängst dabei an zu heulen. Kofferraum wechseln, wir wechseln das Fahrzeug exakt über deinen Kopf. Ein dreckiges Tuch nur zur Sicherheit, gedrängte Chloroform. Solltest du Fakten machen, schicke ich dich in kurzer Hand in deine Träume. Kofferraum wechseln, wir brachen dich, du fängst dabei an zu heulen. Der Bild, ein Artikel über dich, du wirst vermisst. Auf wessen Kappe dies geht, die sei doch schon gewiss. Seit Tagen bist du in mein Fängen, seit Tagen sind wir schon unterwegs. Seit Tagen schläfst du schon in mein Kofferraum, seit Tagen versteck ich mich vor dem Gesetz. Ich verdien Geld mit deinem Körper, ich verkaufe dich in den Osten. Kennst du den Film, wo Menschen gefoltert werden? Er nennt sich Schosse, gefoltert für Bares, doch hast du kein Geld. Dann wird dein Kopf rollen, aus dem Blick der Vollstreckungsbeamten entziehe ich mich. Sie wird bestochen, ab der Grenze zu Polen. Sie lassen mich durch, wenn lila Scheine rollen. Hinter der Grenze warten sie schon meine Connection, dämlicher Polen. Kofferraum wechseln, wir wechseln das Fahrzeug, du wirst verfrachten. In ein Transporter nach Bratislava, dort bekomm ich für dich Bares. Kofferraum wechseln, wir wechseln das Fahrzeug exakt über deinen Kopf. Ein dreckiges Tuch nur zur Sicherheit, gedrängte Chloroform. Solltest du Fakten machen, schicke ich dich in kurzer Hand in deine Träume. Kofferraum wechseln, wir brachen dich, du fängst dabei an zu heulen. Kofferraum wechseln, wir wechseln das Fahrzeug exakt über deinen Kopf. Ein dreckiges Tuch nur zur Sicherheit, gedrängte Chloroform. Solltest du Fakten machen, schicke ich dich in kurzer Hand in deine Träume. Kofferraum wechseln, wir brachen dich, du fängst dabei an zu heulen.